Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grasse. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, den Podcast zum Beispiel heruntergeladen habt oder sonst wie diese kleine feine Sendung hier hört. Diesmal wird die Stunde mit freier Musik besonders bunt, möchte ich mal vorausschicken. Los geht's elektronisch, experimentell und auch irgendwie so ein bisschen sphärisch, würde ich mal sagen. Dann gibt's ein kleines Interview. Und zwar mit dem Berliner Pianisten und Komponisten Oskar Schuster. Der hat nämlich eine neue Single draußen, die entstand durch eine wirklich spannende Netzkooperation. Aber was genau dahinter steckt, das wird er euch später selbst erzählen. In der zweiten Hälfte wird es dann etwas gitarrenlastig und auch laut, und zwar mit Post-Punk- und Hardcore-Klängen. Zum Ende wird es dann aber wieder etwas ruhiger. Die ersten beiden Stücke kommen aus Japan, aus Tokio, um genau zu sein. Wir hören Candle Gravity mit den Stücken Afghan und With Many Tears. Thank you. With Many Tears von Sean Crownover alias Kendall Gravity, so nennt sich der in Tokio lebende Englischlehrer. Der macht nebenbei auch Musik, wie man eben auch hören konnte. Eigentlich kommt er aus Kalifornien, erschienen ist seine Musik aber beim japanischen Netlabel Bunkai K Records, und zwar heißt sein Album Yunpei. 8 Stücke sind drauf und die kann man so in den Bereichen Ambient, Electronica und Post-Rock einsortieren. Ebenso vielseitig sind auch die Klänge des Berliner Komponisten Oskar Schuster. Seine Klavierstücke reichert er zum Beispiel mit Geräuschen eines alten Fotoapparates an und sorgt so mit diesen unkonventionellen Mitteln für einen ziemlich einzigartigen Sound. Vielleicht erinnert ihr euch auch an ihn. Ich hatte ihn und seine Single Sneoland schon vor ein paar Sendungen hier vorgestellt. Und nun hat er ein neues Stück veröffentlicht, diesmal in Zusammenarbeit mit der estländischen Sängerin Posse Mist, die ich hier auch schon mal vorgestellt hatte. Stjanen heißt die kooperativ entstandene Single. Gleich hören wir das Stück der beiden. Aber zuerst erklärt Oskar Schuster, wie diese Zusammenarbeit zustande kam. Posse Mist habe ich schon vor etwa 2 Jahren auf Soundcloud entdeckt oder umgekehrt. Wir haben uns gegenseitig entdeckt. Ich glaube, sie hat einen Kommentar geschrieben zu einem meiner Stücke. Und daraufhin habe ich mir gleich auch ihre Musik angehört und war ziemlich begeistert. Habe ihr eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob sie generell Lust hätte, mal mit mir zusammenzuarbeiten, mit mir ein Stück aufzunehmen. Und sie fand das auch sehr gut, die Idee. Es hat dann allerdings ein Jahr gedauert, bis ich mich wirklich hingesetzt habe und etwas aufgenommen habe. Ich habe also ein Stück aufgenommen, bei dem einfach die Melodie fehlt, was etwas Neues für mich war. Und ich habe mich bei dem Stück beim Komponieren auch etwas an ihren Stil angelehnt. Und ich habe das dann geschickt und sie gefragt, ob sie Lust hätte, etwas darüber zu singen. Ich habe eigentlich keine Vorgaben gemacht. Ich habe sie nur gebeten, in ihrer Muttersprache zu singen, also auf Estnisch. Und sie war gleich begeistert von der Idee. 2 Monate später habe ich dann von ihr die Gesangsaufnahmen fertig bekommen. Ich habe das Ganze dann zusammengefügt mit meiner Begleitung. Nochmal am Arrangement gearbeitet und es mastern lassen. Und dann war das Stück fertig. See? Ich glaube, die Art und Weise, wie Possimist und ich zusammengearbeitet haben, erfordert auch so ein blindes Verstehen. Ich habe ja eigentlich keine Vorgaben gemacht. Ich hatte allerdings selbst ein paar Ideen für den Text, die ich aber nicht gesagt habe. Und auch den Titel des Stücks habe ich ihr nicht erklärt. Das heißt ja auf Norwegisch Sterne, Stjernen. Das wusste sie nicht. Und sie hat mir dann am Ende geschrieben, nachdem sie den Text schon fertig geschrieben hatte, dass sie dann nachgeschaut hatte, was der Titel heißt und dann sehr erstaunt war, weil sie einen Text über Sterne und das Universum und den Mond geschrieben hatte. Das war ein sehr schöner Zufall und zeigt irgendwie, dass wir uns so blind verstanden haben, ohne Worte, ohne große Worte. Blindes Verständnis in der Zusammenarbeit zwischen dem Berliner Komponisten Oskar Schuster und der estländischen Sängerin Possimist, die lebt zurzeit übrigens in Island. Immer wieder erstaunlich, was das Netz so alles hervorbringt bzw. zusammenbringt, denn eigentlich könnte man ja sagen, dass ohne das Netz und die technischen Möglichkeiten des Austauschens diese Musik höchstwahrscheinlich nicht entstanden wäre. Die Single der beiden erschien beim Netlabel Bad Panda Records. Wie gesagt, Oskar Schuster featuring Possimist. Sternen heißt das Stück. Links zum Song findet ihr wie immer im Blog zur Sendung auf radiofrequency.net. I was just like thrilled over the sick. This is something I've never seen before. Eyes got wide and I was like, everybody looked like they were in a riot. But there was some kind of order to it. And I just had to be part of it. And I would go there and I would sit for hours sometimes, fully expecting for someone to walk in, a familiar face. And no one ever came. 2 Days to Alaska, ein Produzent aus London, den man wohl als Eigenbrötler bezeichnen könnte. I do not do collaborations with other producers, schreibt er auf seiner Facebook-Seite schon mal warnend vor Anfragen. Das soll uns recht sein, wenn seine Musik denn so wunderbar bleibt, wie das eben gehörte Stück Beginnings heißt es und ist Teil der zweiten Friends and Family Compilation des britischen Cult Classics Records Netlabel. Ein bisschen komplizierter Name. Und weil das Label sehr, sehr viele Freunde und Familienmitglieder zu haben scheint, hören wir ein weiteres Stück der 36 songstarken Compilation. Wir hören Blazo mit End of the World. простираю грезы подлинные тебе. Ступай легко, мои ты топчешь грезы. Trip-Hop aus Moskau von Moon Voyage. Stop It heißt der Track mit gesanglicher Unterstützung von Paola Princivalli. Hinter diesem Projekt steckt übrigens ein russischer DJ und Produzent, Igor Schalapi nennt er sich. Die Single ist der Vorbote für ein bevorstehendes Album. Zu finden ist das Ganze beim ukrainischen Netlabel Ultra Vague Recordings. Von Russland geht's nun nach Polen. Von dort kommt nämlich das Duo Rebecca. Das habe ich in der letzten Sendung vorgestellt, und zwar mit ihrer Debütsingle Melancholia. Die erschien bei dem polnischen Netlabel Brennnessel Records. Nun ist das Debütalbum da. Heleda heißt es. Ein Song davon gibt's frei im Netz und der soll zum Kauf des Albums motivieren. Wir hören ihn, Unconscious. Unconscious. Carp on Carp, eine DIY-Pop-Punk-Band aus Auckland, Neuseeland. Wir hörten Smash, ein Stück ihrer aktuellen EP Ladies Mile. Die gibt's wie alle Songs dieser Sendung frei im Netz, in diesem Fall bei Bandcamp und zwar zum Pay What You Want Preis. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wie teuer oder wie günstig oder auch umsonst kann die Musik sein, wenn ihr wollt. Vielleicht hilft noch ein Stück, um die Entscheidung zu treffen. Looking Black von Carp on Carp. Looking Black von Carp on Carp, wie gesagt, aus Neuseeland stammt diese Band. Von der Südhalbkugel machen wir nun einen kräftigen, weiten Sprung nach Berlin, behalten aber die Gitarren bei und auch Frauen bleiben am Mikrofon. Wir hören die Ex-Best Friends mit Bei Liebe brennt's, ein Song ihrer aktuellen Split-Single mit The Rabbit Theory aus Zürich. Wer die kennt, der weiß, es wird laut und kurz. Bei Liebe brennt's. Aus dem Wald. Check mal das Fenster. in the Netherlands von den Lost Tapes aus Spanien. Die neueste Veröffentlichung des holländischen Netlabels Eardrums Pop, die immer ein sehr feines Händchen beweisen, was ihre Musikauswahl angeht. Ihr Glück, dass sie dort gefeatured werden, schreibt das Musikblog Das Klinikum. Da erreichen sie nämlich die richtige Kundschaft, heißt es weiter. Pop-affine Jünger, die werden ihnen diese Release garantiert aus den Händen reißen, kann man in dem Blog Das Klinikum lesen. Da kann ich mich nur anschließen und noch ein Stück der Spanier spielen. Come with me. You touched, I wanna torch my insides so that you're no longer there. Cause I can't stand the thought of with your fingers in my hair. And I'm disgusted with you for trying to get me to care for you. What a thing to do. And for making comments that made me feel like just a child. And then acting like I was not only 19, my legs not still covered in peach fuzz. Peach fuzz, oh peach fuzz, oh peach fuzz. My chest not a soft. And if forgetting you meant ridding myself of everything you ever touched, well, I'd chop off the ears still warm from your breath. I'd sandpaper the small of my back. Yeah, I'd cut off my toes, I'd pull out my teeth, I'd do anything not to feel so fucking cheap. But even then, I know I'd still have you in my head. Well, I wish I could hit you, I wish I could unkiss you. I keep wishing on stars, even though they might be dead. But A cute attempt at getting even von Hollowed Boy aus San Diego, USA. Dahinter steckt eine junge Frau, die wohl unerkannt bleiben will. Auf Fotos sieht man sie ausschließlich mit großer Sonnenbrille, die ihr halbes Gesicht verdeckt, und ihre Webseite enthält ausschließlich die jetzt folgende Information. Hollowed Boy is a girl who gets her thoughts out by writing them down and occasionally adding music. Und die Texte und die Musik, die scheinen wohl zur Vergangenheitsbewältigung gut zu sein. Picked last in gym class heißt die EP. Da wurde also jemand immer als letztes ausgewählt im Sportunterricht. Ich glaube, das können viele teilen. Vielleicht helfen die New Wives ja dabei, die Gemüter wieder etwas aufzuheitern. Wir hören sie mit Sha-na-na. Sha-na-na-na-na-na, I swear I'm sorry I am. Wish I could be more for you, but I know I can't. Thank you. Shanana von den New Wives aus Georgia, USA. Als Pop'n'Roll bezeichnet das Trio seine Musik. Die erschien im Selbstverlag bei der Musikplattform Bandcamp. Die 5-Track-EP heißt genauso wie die Band selbst, New Wives also. Und zum Schluss der Sendung hören wir noch ein Stück daraus, und zwar Lucy, Song About Her. Und damit ist die Stunde auch schon wieder rum. Links zu allen Songs findet ihr wie immer auf der Webseite zur Sendung auf radiofrequency.net und Frequency natürlich im Free mit Doppel-E. Mein Name ist Christian Grasse und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. No, Lucille, my love. I swear we've loved each other long enough to know what's wrong when things they get this tough. To just give in or just give up. And I see you too. You sound so strained when you say I want to. And I feel so vain when I say I love you. Oh, a safety precaution, a good excuse. Now it's breaking at the seams. These things we've only had in dreams. Oh, to just return at times when they'd ask about me. And I tell them about you. No, maybe from the start it felt off love nearly. Quite well to quell that storm inside your heart, but the forecast's looking days into the dark foresight. If the forecast just it don't look right. And now the sky can't decide whether to throw it up or just keep inside. And neither can I, so don't you waste my time and wine. I'm wasted drunk with idle eyes. Sand is soaked with all we know. All too well, yeah.